wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit dem ist Schluss für heute. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich Schluss.